Trailer muss her. Für Gespräche. Wie soll das denn bitte gehen? Tja, gute Frage. Jetzt mal ein bisschen kreativ, Jungs. Für ein Hörspiel könnte man Ausschnitte zusammenschneiden, gute Musik drunter legen, vielleicht noch einen Offsprecher. Fertig. Völlig unmöglich. Ach was, das geht schon. Und wie? Na, zum Beispiel ein Gespräch in seinem Kopf. Unsinn. Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Ich führe ein Gespräch mit mir selbst. Ist doch völlig unrealistisch. Aber machbar. Genau. Da können wir dann wunderbar erklären, was die Gespräche überhaupt sind. Aber das ist doch völlig unrealistisch. Kommt aber gut rüber. Du von links, ich von rechts und erster Mitte. Cool. Und dann noch ein wenig Effekt drüber legen, damit man die Stimmen auseinanderhalten kann. Cool. Ja, dann sollten wir aber jetzt mal so langsam anfangen. Sonst ist das Intro länger als der Trailer. Aber das gehört doch alles dazu. Also, was ist Gespräche? Na, zwei Menschen unterhalten sich. Über Dinge, die sie bewegen. Nicht besonders realistisch. Aber eben genau das. Die Menschen haben immer das Bedürfnis, sich über Erlebtes zu unterhalten. Sei es, um es zu verarbeiten oder um es für sich selber verständlicher zu machen. Und da es ja meine Serie ist, handelt es sich erst einmal um meine eigenen Erlebnisse und Gedanken. Menschen. Eben, Mensch halt. Aber mit wem denn unterhalten? Natürlich nur mit guten Freunden. Kommt natürlich auch immer auf das Thema an. Genau. Intimere Sachen bespricht man mit einem wirklich guten Freund. Normalere Angelegenheiten mit Bekannten oder manchmal sogar mit Fremden. Fremden? Aber klar. Warum? Weil sie einfach zuhören. Sie könnten es auch einfach sein lassen. Klar, tun sie aber nicht immer. Ja, genau so ist es. Erlebt man doch immer wieder. Na, da will ich aber jetzt Beispiele hören. Wenn es um die eigenen Eltern geht. Beispielsweise, wenn man spürt, dass sich die Verantwortung wandelt und man diese plötzlich für seine Eltern übernehmen muss. Dann bespricht man das doch lieber mit einem guten Freund. Wie in Verantwortungswechsel. Und Oma und Opa dann mit Fremden, oder wie? Nicht unbedingt. Das kommt eben auf das Thema an. Liebeskummer beispielsweise, das kannst du mit einem Freund, Bekannten oder auch Fremden besprechen. Aber bisher hast du immer nur einen Gesprächspartner gehabt. Die liebe Oda, die findet die Serie Gespräche auch ganz toll. Ja, sonst hätte sie sicher nicht immer mitgemacht. Hat sich halt so ergeben. Man bespricht sich, wenn man so ein Hörspiel auf die Beine stellen will, ja immer erstmal mit jemandem, den man kennt und von dem man weiß, dass er auch eine Ahnung von Hörspielen hat. Na gut. Wir sollten jetzt auch mal auf die Folgen zu sprechen kommen. Finde ich auch. Gerne. Nee, vorher noch mal ein Wort zur Entstehungsgeschichte. Gute Idee. Als ich meine erste Webseite... Das ist ein bisschen zu früh. Na nun warte doch mal ab. Da wollte ich auch einige meiner Stories veröffentlichen. Und damals kam mir die Idee, ein paar meiner Gedanken aufzuschreiben. So entstand die Schriftserie Gedanken. Und als ich mich mit Oda zu PNP Vision zusammentat, da kam mir die Idee, diese Gedanken in Hörspiele umzusetzen. So entstand Gespräche. Also die Umsetzung bereits vorhandener Texte? Nicht nur. Blitzschlag und Verantwortungswechsel sind direkt als Drehbuch entstanden. Ja, und wie viele Folgen gibt es bis jetzt? 4 Stück. Oma, Blitzschlag, Verantwortungswechsel und jetzt Opa. Ah ja, Oma und Opa ist ja klar. Was ist Blitzschlag? Da geht es um meinen Unfall, als ich damals vom Blitz getroffen wurde. Yeah, coole Sache. Also bitte, damit scherzt man doch nicht. Er hätte sterben können. Ist er aber nicht. Ich habe damit diesen schweren Unfall aufgearbeitet. Hat mir geholfen, das zu verarbeiten. Und vor allem, die Erinnerungen an die Geschehnisse zu behalten, damit sie nicht irgendwann im Vergessen landen. Wie jetzt die Geschehnisse? Ein Blitz ist schneller, als jeder Mensch denken kann. Da kannst du ja gar nichts mitbekommen haben. Meint er ja auch nicht. Die Erlebnisse danach. Aber Scherze darüber machen, also wirklich. Warum nicht? Mir macht das nichts aus. Im Track-Dinner wurde ich deswegen eine Zeit lang Mr. Lightning genannt. Fand ich lustig. Finde ich auch. Ja, aber wenn du gestorben wärst... Hätte ich das Hörspiel nicht gemacht und wir würden uns hier nicht über einen Trailer zu Gespräche unterhalten. Auch wieder wahr. War's das jetzt? Ich hab noch was vor. Tja, eigentlich... Ich muss auch los. Na denn, tschüss zusammen. Hosianna! Tschüss. Also... Wenn ihr euch für solche Themen interessiert, hört doch einfach mal rein in die Gespräche. Zu finden auf www.mindcrushers.de. Wir und ganz besonders ich würden uns freuen. Ja, könnte ich ja jetzt auch irgendwas anderes machen.